Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah, meine lieben Schwestern. Wir kommen zur heutigen Dua. Ich lese sie euch mal dreimal vor, zum Erleichtern des Auswendiglernens. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Die Übersetzung lautet: O Allah, Segen und Frieden auf unseren Propheten Muhammad. Es wird überliefert vom Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Wer 10-mal am Morgen und 10-mal am Abend Segenswünsche für mich spricht, den wird meine Fürsprache am Tag des Gerichts erreichen. Das wird berichtet von At-Tabarani. Das heißt, 10-mal morgens und 10-mal abends sich diese Zeit zu nehmen und diesen Segensspruch hier, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu diesem Zeitpunkt, zu dieser Gelegenheit empfohlen hatte, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Das ist sehr kurz, sehr praktikabel. Wir haben sogar mal die Zeit gemessen, das dauert ca. 22 Sekunden, das relativ langsam morgens oder halt abends 10-mal zu sprechen. Dem wird so viel Gutes gegeben werden am Tag der Auferstehung. Wer sich diese Zeit nicht nehmen kann, ihr könnt ruhig 25 Sekunden draus machen. Wer sich diese Zeit nicht nehmen kann, nicht morgens, nicht abends, kurz mal diese Segenswünsche zu sprechen, dem wird viel Gutes aus den Händen entrinnen. Genauso wird vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass wer einmal auf mich die Segenswünsche schickt, Allah sendet auf ihn 10 Barmherzigkeiten herab. Ja, Allah schickt 10 Segenswünsche auf diesen Menschen herab. Ja, und diese Version nochmal, es gibt auch andere Versionen von den Salawat auf den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Eine davon zum Beispiel sprechen wir im Gebet. Ja, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin etc. Die ist natürlich länger. Viele kriegen dann Angst, oh Gott, Segenswünsche sind immer so lang und vielleicht schwer zu praktizieren. Ja, und diese Version, die wir gerade gelernt haben, die ist wirklich sehr kurz. Und jeder von uns sollte versuchen, das in seiner Alltagsroutine einzubauen. Und nochmal dieser Sing-Sang-Form, mit der wir zusammen hier die Dua lernen, die dient wirklich nur dem Auswendiglernen. Wenn ihr sie normal sprecht, die Dua, dann natürlich auf normale Art, wie man halt Bittgebete spricht. Und manchmal wird es so sein, dass ich mit euch die Dua spreche und ihr sollt sie dann auch nachsprechen, weil glaubt mir, so lernt man am besten auswendig. Und manchmal wird euch dann auch die Aufnahme von der Lehrerin, von der Schwester in unserem Institut, die das mit den Schülerinnen gelernt hat, wird diese Aufnahme euch auch vorgespielt und dann werdet ihr auch hören, wie die anderen Schwestern lernen. Das dient auch, wie gesagt, dem besseren Auswendiglernen. Ihr werdet sehen, es bringt wirklich was. Man kann gerade für die, die Arabisch als eine sehr fremde Sprache empfinden, für die ist das wirklich sehr, sehr nützlich, wenn sie das immer wieder in einem bestimmten Ton aufsagen und somit das dann besser auswendig lernen. Und lasst euch nicht verwirren, die Schwester macht natürlich dann zwischendurch Verbesserungsvorschläge auf einer anderen Sprache, die ihr wahrscheinlich nicht verstehen werdet. Aber wenn ihr die Dua einfach so gut ihr könnt nachsprecht, dann ist der Sinn damit erfüllt, inshallah. Und die Erklärung und Übersetzung bleibt natürlich wie gehabt weiter auf Deutsch. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullah.